50 Taler bares Geld, trocknerweise zu verschmausen, ist ein Ding, das harte fällt, wenn sie uns die Haare tausen. Doch was fort ist, bleibt wohl fort, kann man doch am anderen Ort alles doppelt wieder sparen. Lass die 50 Taler, 50 Taler fahren. Doch was fort ist, das ist fort, kann man doch am anderen Ort alles doppelt wieder sparen. Lass die 50 Taler fahren.